نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Unser Unterricht Safar habe ich schon Deutsch und wir machen weiter mit Riyad al-Salihin, die Erklärung, und wir sind bei Kapitel 99. بارك الله فيكم. Und zwar باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. درسنا باللغتين العربية والألمانية، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معنى. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. وقال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. إذن بارك الله فيكم، للعبد يدان وطرفان، الطرف الأول هو اليمين والثاني الشمال أو اليسار يسمى كذا، ولكن غالبا ما يقال الشمال. فهناك لليد أو الرجل أو الطرف الأيمن عموما وظائف، وللأيسر كذلك وظائف. ووظائف اليمين مكرمة على وظائف الشمال، فالوضوء تبدأ باليمين، والغسل كذلك، والتيمم واللبس ولما تعطي ولما تأخذ، هذه الأمور كلها. وهناك بعض المسائل التي تفعلها بالشمال، مثل الاستنجاء ودخول الخلاء بالرجل اليسرى، بالرجل اليسرى، وكذلك الخروج من المسجد، خلع الخف والنعل والسراويل والثوب، فهذه الأمور تفعل باليسار. طبعا اليمين مفضلة على اليسار، وكذلك عند الناس اليد اليمين فيها قوة أكثر غالبا، طبعا أكثر من الشمال. أما ما سبب ذلك؟ سببه أولا شرعي بحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم والتيمم في كل الأمور. والسبب الآخر قد يكون سبب عضوي، لأنه غالب الناس طرفهم الأيمن يستطيع أن يتحرك في أكثر من الشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، هذا يوم القيامة يؤتى كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه بشماله فأولئك هم أصحاب النار. أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة هم الذين يهلكون ويدخلون النار. لذلك بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. اليمين أفضل، لذلك عائشة رضي الله عليها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وقالت كذلك: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. الحديثان صحيحان، الأول عند البخاري ومسلم والآخر عند أبي داود. بارك الله فيكم. إذن كان يعجبه التيمم إلا في المسائل التي ما يتيمم فيها مثل الاستنجاء وغير ذلك، أما كان يعجبه دائما التيمم ترجله، يعني لما يسرح شعره طهوره الطهور، يعني لما يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم، التناعل لما يلبس النعل، واليمنى كانت للطهور يعني لما يتطهر بها ويأكل، واليسرى ليست لذلك وإنما للخلاء وما كان به أذى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين وكان يستعمل الشمال، ولكن أو اليسار، ولكن اليمين أعظم أو أكرم من الشمال، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Kapitel 16, das wird vom Buch des Benehmens, und zwar verlangen bei allem Guten die Rechte zu bevorzugen. Wie bei der Waschung, der Ganzwaschung, der Staubwaschung, dem Anziehen von Kleidung, Schuhen, Lederstrümpfen und Hosen, beim Betreten der Moschee, beim Putzen der Zähne, das wird mit Siwak, bei Siwak benutzen, beim Bestreichen der Augen mit Antimon, das wird dieser Kohl, Kahal, beim Schneiden der Nägel, dem Kürzen des Schnurrbarts, beim Entfernen der Haare unter den Achseln, beim Schneiden der Haare, beim Grüßen zum Ende des Gebetes, beim Essen und Trinken, bei der Begrüßung den Brüdern, des schwarzen dem Berühren, Entschuldigung, dem Berühren des schwarzen Steins in Al-Kaaba, beim Verlassen der Toilette, dem Nehmen und Geben und Ähnlichem. Und dass es besser ist, die Linke zu bevorzugen bei den entgegengesetzten Dingen, wie dem Säubern der Nase, dem Ausspucken, dem Betreten der Toilette, dem Verlassen der Moschee, dem Ausziehen von Lederstrümpfen, Schuhen, Hose und Kleidung, beim Säubern der Schamteile und Ähnlichem. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, dann wird derjenige, dem sein Buch in der rechten Hand gegeben wird, sagen, da, nehmt, lest mein Buch. Das ist 69,19. Und die Gefährten zu Rechten, was ist mit den Gefährten zu Rechten? Und die Linken, was ist mit den Gefährten der Linken? Das ist 56,89. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das geht darum, wir haben sozusagen zwei Seiten als Menschen: Recht und Links. Rechte Hand, linke Hand, rechter Fuß, linker Fuß und so weiter. Und jede Seite hat ihre Aufgaben, hat ihre Aufgaben. Also die rechte Hand zum Beispiel hat ihre Aufgaben, die linke Hand Aufgaben. Rechter Fuß, linker Fuß. Und diese Aufgaben sind so von Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben, dass wir diese Gaben benutzen. Und wenn wir diese, sage ich jetzt, rechte und linke Seite vom Körper richtig benutzen, wie Allah von uns will, dann haben wir natürlich die Dankbarkeit gezeigt. Wenn wir das nicht machen, dann haben wir gegen die Religion verstoßen. Was ist natürlich, gibt es einen klaren Grund, sage ich jetzt, dass wir sagen, beim Essen recht und beim Toiletten, nach Toiletten sauber machen mit links, gibt es klar? Nein, es gibt nicht. Aber Allahu alam, warum das so ist, eines Tages werden wir das erfahren. Natürlich, aber allgemein, barakallahu fikum, in unserer Religion, die rechte Hand hat mehr Vorteil als die linke. Und wenn ihr merkt, auch bei den meisten Leuten eigentlich, die rechte Hand hat mehr Vorteil als und Vorzug als die linke. Weil die Linkshändler oder die Linkshänder, barakallahu fikum, die sind weniger als die Leute, die mit der Recht schreiben oder zum Beispiel mit der Recht alles tun. Und weil wir in der Religion dieses Gleichgewicht haben, Allah hat uns diese Hände gegeben, diese Füße gegeben, Allah hat uns alles gegeben und irhamukallah. Und wenn wir das tun, was Allah von uns will, dann haben wir die Religion praktiziert. Und hier, barakallahu fikum, zu diesen Aufgaben gehört zum Beispiel Essen, Trinken. Essen, Trinken tust du mit rechts, mit der rechten Hand. Aber zum Beispiel Nase spülen, machst du mit links. Machst du mit links. Reinigen, Reinigung nach Toilettengang. Nach Toilettengang. Machst du mit links. Wenn du die Moschee betrittst, das mit rechts, mit dem rechten Fuß. Wenn du die Moschee verlässt, dann mit der linken. Wenn du auf Toilette gehst, dann mit links. Wenn du rauskommst, mit rechts. Sollte man lernen, natürlich, wie man das macht, barakallahu fikum, sagt man. Aber prinzipiell im Islam ist, die rechte Hand, weil die rechte Seite hat mehr Vorzug als die linke. Und als Beweis dafür hat der Autor, rahimahullah ta'ala, in Surat, barakallahu fikum, in Surat al-Haqqa, barakallahu fikum, die Ayah 19, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das erklärt. Al-Haqqa ist die 69. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das erklärt. Dass die Leute, die gewinnen werden am letzten Tag, ihre Bücher mit der rechten bekommen haben. Und die Verlierer mit der linken. Warum? Weil die rechte Hand auch nochmal Vorzug hat. Und dann, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in Surat Al-Waqi'a, die Surah 56. Ja. 56. Al-Waqi'a 56. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erklärt, dass die Leute drei Gruppen sind. Die Leute drei Gruppen sind am letzten Tag. As-Sabiqun, As-Sabiqun, die Vorderen, die Vorderen. Die Leute, die ins Paradies kommen werden. Dann die Leute des Rechten und die Leute der Linken. Von rechts, die kommen ins Paradies. Von links, die gehen in die Hölle. Und barakallahu fikum, damit das klarer wird, natürlich die Frage ist, warum rechts besser als links oder bevorzugt? Als links, das hat eine religiöse Bedeutung für uns, weil der Prophet ﷺ uns das beigebracht hat. Und von der anderen Seite, es gibt natürlich auch eventuell physiologische oder biologische oder medizinische Gründe. Einige wissen mal, einige nicht. Aber die meisten Leute arbeiten mit Recht, geben Recht und so weiter. Und deshalb, barakallahu fik, wenn du isst mit Recht, wenn du trinkst mit Recht, wenn du gibst mit Recht, wenn du nimmst mit Recht. So sollte der Muslim sein. Man sollte das beachten. Und diese Kleinigkeiten, die sind nicht jetzt große Themen, was man nicht lernen kann. Hadith 725, barakallahu fikum, es war Aisha, radwallahu alayha, erzählte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte stets das Rechte zu bevorzugen, wie zum Beispiel bei der Reinigung und beim Eintreten und beim Anziehen der Schuhe. Bei Reinigung und beim Kämmen, barakallahu fikum, auch der Haare. Und Hadith 726, bei mir, bei euch 21, 22. Und zwar, barakallahu fikum, Aisha radhiyallahu anha auch erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine rechte Hand für die sauberen Dinge, wie die rituelle Waschung und das Essen zu verwenden pflegte. Und seine linke Hand für Toilette und Schmutziges, das ist bei Abu Dawud. Das heißt, barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte die Rechte zu bevorziehen in vielen Handlungen und die Linke auch in anderen Handlungen. Einfach, wenn du dich wäschst, dann fängst du mit der Rechten. Wenn du isst, mit der Rechten. Wenn du trinkst, mit der Rechten. Wenn du aber etwas, wenn du dich sauber machst nach Toilettengang, dann benutzt du links. Und auch bei Themen, die natürlich für die Leute nicht sauber sind, dann machst du das mit links. Und natürlich das Ganze sollte man lernen. Wann bevorziehe ich rechts, wann bevorziehe ich links. Und die sind Themen, die sind nicht viel. Die sind nochmal nicht viel. Die sind klare Themen, die man machen kann, barakallahu fikum, praktizieren kann. Und das ist, natürlich, da bekommt man dafür, ja? Dann bekommt man dafür, barakallahu fikum, sagt man, Ajr من الله سبحانه وتعالى. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أو بأيامنكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إذن كلام واضح، حتى في غسل الميت، في غسل الميت يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. وأما في لما الإنسان يلبس النعل باليمين، ولما يخلع بالشمال. وكذلك بارك الله فيكم بالطعام، يأكل بالطعام ويشرب ويلبس ثيابه يبدأ باليمنى، وثم لما يخلع ثيابه يبدأ باليسرى. فهذه أحاديث واضحة ما تحتاج منا بارك الله فيكم أن نتكلم عليها كثيرا، لأن آداب وأحكام، ويستطيع المسلم أن يتعلمها بسرعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Übrigens, heute, wir können nicht viel erklären. Das braucht nicht so viele zu erklären, weil die sind Rituale, das einfach lernen. Einfach nur behältst du das im Kopf und fertig. Und zwar, barakallahu fikum, sagt Allah khairan, dann Hadith bei mir 727, bei euch 723. Und zwar um Mu'atiyya überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Frauen bei der Waschung der Leiche seiner Tochter Zainab sagte: Beginnt mit ihrer rechten Seite und den Gliedern, die bei beginnt mit ihrer rechten Seite und den Gliedern, die bei der rituellen Waschung gewaschen werden. Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, dass der Prophet ﷺ sagte: Wenn jemand von euch seine Schuhe anzieht, soll er mit dem rechten Schuh beginnen. Und wenn er sie auszieht, soll er mit dem linken beginnen. Der rechte soll immer zuerst angezogen und als letzter ausgezogen werden. Hafsa radhiyallahu anha berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte oder gewohnt war, seine rechte Hand zum Essen, zum Trinken, zum Anziehen zu benutzen. Seine linke Hand benutzt er für andere Zwecke als diese. Abu Huraira radhiyallahu anhu überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ihr eure Kleidung anzieht oder eure rituellen Waschung vornimmt, fangt mit der rechten Seite an. Das nochmal, was wir erklärt haben. Das heißt, geben recht, nehmen recht, anziehen erstmal recht. Das ist zum Beispiel, du hast dein Kleid. Wie fangst du an? Du nimmst das von oben, dann erstmal rechte Hand, dann die linke Hand. Jetzt ausziehen, fängst du links und dann rechts. Wenn eine Person fängt rechts, nicht links, ist nicht schlimm. Du hast nicht Verbotenes getan. Aber der Lohn ist nicht da. Aber wenn du das machst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dann bekommst du dafür Lohn. Dann bekommst du dafür gute Taten geschrieben. Und wir suchen nach guten Taten, damit Allah mit uns zufrieden wird, damit Allah uns Barmherzigkeit schenkt, damit Allah uns ins Paradies bringt. So, barakallahu fikum, diese Themen, die sind klar. Erstmal fängt man mit rechten. Bei Waschung einer Leiche fängt man mit der rechten Seite. Bei normaler Waschung mit der rechten. Essen, trinken, geben, nehmen, anziehen. Alles recht. Jetzt ausziehen, sauber machen mit der linken. Schuhe ausziehen mit der linken. Ja? Und das sollte man, barakallahu fikum, ausziehen von Bekleidung mit der linken. Das sollte man lernen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. كما ذكرت اليوم ما في شرح كثير لأن هذه الأحاديث واضحة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس اقسمه بين الناس بارك الله فيكم طبعا في منى فقط شيء حتى يفهم في اليوم العاشر من ذي الحجة وهذا اليوم بارك الله فيكم هو يوم النحر يعني يوم العيد عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة يتوجه الحاج يرجع من مختلفة إلى منى وفي منى عنده أولا رمي جمرة العقبة ثم بارك الله فيكم ماذا يفعل ثم النحر ثم بارك الله فيكم الحلق أو التقصير وثم طواف الإفاضة والسعي طبعا للمتمتع هذه أعمال في الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعد ما فعل ذلك بارك الله فيكم جزاك الله خيرا في حجة الوداع صلى الفجر وثم توجه إلى جمرة العقبة فرمى الجمرة وذهب إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه وأشار إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق بالأيمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي شعر الرأس فكان شعر رأسه كثيرا فبدأ بالأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضوان الله عليه وأعطاه شعر الشق الأيمن كله ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه وقال اقسمه بين الناس فقسمه فمن الناس من أخذ شعره ومنهم من نال شعرتان وإلى غير ذلك طبعا يا أخو بارك الله فيكم لماذا قسمها لأن يجوز التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم فقط للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغير النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذلك الإنسان إذا بدأ بالحلق فيبدأ ولا يفعل ذلك يعني طبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا فيه بركة وليس لغير النبي الله تعالى أعلم وأعلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أنس رضوان الله عليه برشته دست جزنت الله صلى الله عليه وسلم إن في العافية دا بيلغفات نخ منا كام إكام تم ريتوس دس شتاين ورفلس und warf sie die Steinchen. Dann kehrte er zu seinem Lager in Minna zurück und brachte sein Opfer da. Dann sprach er zum Haarschneider, nimm, und zeigte auf seine rechte Seite und dann auf der linke. So dann gab er die abgeschnittenen Haare den Leuten. Das ist bei Bukhari Muslim. In einer anderen Version ist so, als er das Steinwurfzeremonie beendet hatte, und das Opfer da gebracht hatte, ließ er seine Haare schneiden. Der Haarschneider schnitt zuerst seine rechte Seite, dann rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Talha al-Ansari und gab ihm die Haare, dann zeigte er auf die linke Seite und sagte zu einem Schneider, rasiere. Dieser rasierte sie, die Haare, ab und er gab sie Abu Talha und sprach, verteile sie unter den Leuten. Barakallahu fikum, sagt man, das Kind, das hat damit zu tun. Da muss ich ein paar Sachen erklären hier. Und zwar am 10. von Dhul Hijjah. Al-Hijjah. Das ist 10.12. Unser Kalender. Dieser Tag ist für uns natürlich Fest. Aber für die Pilger am 10., die machen was anderes. Und zwar, die haben vier Handlungen zu vollziehen. Und zwar erstens, werfen von 7 Steinen einzeln, das wird Stein nach dem anderen, bei Al-Aqaba. Jamrat Al-Aqaba heißt das. Es gibt dort einen Platz, das heißt Al-Aqaba, da geht man dahin und da wirft man 7 Steine. Da machen wir als erstes. Und dies, das ist in einem Ort, Mina heißt das, vor Mekka. Deshalb im Hadith steht, als der Prophet sallam in Mina war, in Hajj, da gibt es Mekka, hier Mekka, und hier ist Mina, und da geht man zu hier, das heißt Muzdalifa, und hier ist Arafah. Das sind die Orte von Hajj. Du bist in Mekka, Mina, Muzdalifa, Arafah. Die Leute, die kommen von Muzdalifa zurück nach Mina, wann? Nach dem Frühgebet. Nach dem Frühgebet am 10. 12. Nach unserer Zeitrechnung, ja? Wir rechnen da den Mond. Der wird nach 10. der Hijjah. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Der Prophet dann war in Mina hier. Er hat die Steine geworfen. Und dann zweitens, sallallahu alaihi wasallam, er hat Schlachtopfer, sallallahu alaihi wasallam, geschlachtet. Und dann kehrte er zurück zu seinem Lager in Mina, drittens. Und er hat sich rasieren lassen. Rasieren lassen oder man darf entweder die Haare rasieren lassen oder kürzer schneiden. Das darf man, das darf man. Viertens, man kehrt nach Mekka zurück und man macht Tawaf. Al-Ifada. Das ist Rückkehr Tawaf. Und dann macht man Sa'i. Natürlich, das sind Themen, die man lernen muss, wenn man Pilger will, dann muss der Mann, Barakallahu fikum, diese Themen lernen, weil die wichtig sind. Und zwar, aber für uns ist wichtig hier in dieser Überlieferung, dieses Thema, rasieren. Und zwar, Barakallahu fikum, als der Friseur anfangen wollte, der Prophet hat ihm gesagt, fang bei der rechten Seite. Und er hat erstmal bei der rechten Seite angefangen und dann linken. Aufpassen. Die Haare vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sind gesegnet. Das ist von ihm. Also wenn wir heute täglich hundertprozentige Sicherheit haben, dass diese Herrscher, die in Istanbul sind oder woanders, dass sie vom Propheten wären, dann können wir wirklich Segen ersuchen in diesen Haaren. Aber es gibt keinen Beweis, dass sie die Haare vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sind. Aber damals, alles, was vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war gesegnet für Sahaba. Und deshalb, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ sich die rechte Seite rasieren und er hat Abu Talha al-Ansari alles gegeben. Die linke Seite hat er ihm gesagt, gib das den Leuten. Warum? Damit die Leute etwas bekommen, damit sie Segen ersuchen, weil das vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Deshalb, wir bestätigen, es ist zur Zeit vom Propheten mit den, sage ich jetzt, Barakallahu fikum, Sachen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Haare, Blut und so weiter. Man kann Segen ersuchen, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesegnet ist. Aber nach seinem Tod gibt es sowas nicht. Und dass man heutzutage sagt, ja, wir suchen Segen bei Verstorbenen oder bei einem Grab oder so, das ist alles nicht authentisch. Und alles, wal-iyadu billah, ist falsch in unserer Religion. Wir kennen das nicht, außer vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinen Lebzeiten. Aber nachdem er starb, dann gibt es sowas nicht. Und man darf auch sowas nicht machen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Aufpassen. Und somit, Barakallahu fikum, haben wir dieses Buch auch zu Ende.